All of us one day. I wish I never had to hear your spirit run away. I got the phone call from Cherise and I was pissed a bit, cause suicide went the way you should have left the planet. I know that sounds insensitive, but in my heart I'm sad, thinking about the amount of good times we didn't have. But you had beef with Remy, making things complicated. Now I feel guilty cause that kept our friendship understated. You was a cool brother, we went school together, and there was no doubt that you was biting prick never. I didn't get along with your cousin too tough. Me and your sister did the thing, but no funny stuff. I used to see you more time Tevye youth club. That's when I started clocking that you'd falling in love with that pretty face, light skinned girl from Roma Road. You looked enough happy, but I heard she was a heavy load. Then you had the kid, plus you was on your shutting vibe. To this day I can't relate to how you must have felt inside. I can only get the impression it was horrible, cause two twos it left you in a mad hospital. All that pressure must have ruptured your soul, man. Felt like your life was out of control, man. Your death was fucked up, cause it weren't anticipated. I see Matthew Killsby and he looked devastated. I heard they found your body in three parts, man. You left behind a lot of broken hearts, man. You took a dive from a high-rise flat. I saw you couple months before, I didn't picture that. Like I didn't picture Chris dying, or Carl dying, or Tom dying. Wondering who's next keeps me from crying. Sometimes I hate this fucking world, there ain't no denying. Cause living life ain't easy, but I'm still trying. I hope heaven's cool, if not, what's hell saying? If some people get the chance, I'll be shortly on my way in. Cause it's pure politics on my resume. But public figure status makes me keep it hid away. And nothing's changed in the manner, it's the same factors. Same story, every now and then, different actors. You ain't missing nothing, but we miss you, son. Still I see you on the other side, blood one. Du bist ja bei 1 Live 4. Ich mache hier einen ganz kleinen Break. Wir haben gerade Musik aus einem Artist-Album gehört, das ich mir kurz vor Weihnachten noch unter den Nagel gerissen habe. Es stammt von einem Mann, den ich hier eh schon oft und in diesem Jahr sehr oft mit seinem Titel Kawali gespielt habe. Er heißt Pinch. Er kommt aus Bristol, der englischen Universitätsstadt, die insbesondere in den 90er Jahren das englische und nicht nur das Clubleben enorm bereichert hat. Massive Attack, Portishead, Ronnie Size und die ganze Clique hinter ihm, Smith & Mighty, viele, viele andere. Aus Bristol eben kommt er, ist, ich muss schätzen, 28, 30 Jahre alt. Ich habe ihn im Sommer mal auflegen sehen. Großer, kräftiger Kerl. 1,90 schätze ich, blonde Haare. Sein DJ-Set gefiel mir nicht so ausgezeichnet. Relativ wenig Reggae-Stepper, wenig Soul-Tracks, sehr dunkel das Ganze. Aber dieses Album hier, Underwater Dancehall, aus dem ich gerade einen Titel gespielt habe, ist ein unheimlich souveränes, lässiges, der Titel sagt es, wenn man so will, Unterwasserwerk mit unheimlich interessanten und trickigen Zwischenbeats, ganz fantastisch gemacht. Ich hoffe, das war gerade hier zu hören bei Get Up, einem Titel aus diesem neuen Pinch-Album, Underwater Dancehall. Davor habe ich Dizzy gespielt, Dizzy Rascal, mit einer Nummer, die auf seinem diesjährigen Album nicht vertreten war, vielmehr als Bonustrack einer Single beilag. Es geht um den Tod eines Freundes Dean, der einen, glaube ich, wenn ich die Texte richtig höre, leider nur fragmenthaft, der ein wirklich jämmerliches Leben geführt hat, bis er dann verstorben ist, soweit ich das erkennen und hören kann, durch einen Freitod. Einen ziemlich schlimmen Tod, alles wie gesagt, verstehe ich nicht. Ich finde diesen Track von Dizzy an seinen Freund Dean eigentlich sehr anrührend und denke mir, wenn jemand glaubt, er müsse freiwillig gehen und alles ist nur scheiße und schlecht, wenn auch nur einer einen solchen fantastischen Track über dich schreibt, dann hast du mit deinem Freitod garantiert einen Fehler gemacht, denn dann bist du ihm und vielen anderen, auch das ist im Track zu hören, am Ende doch viel wert gewesen, hast das wahrscheinlich selber nicht erkannt. Die Geschichte von Dean, von mir zugegebenermaßen ein bisschen zusammenspekuliert. Diesen Titel hier habe ich auch sehr gerne gespielt aus Neuseeland von Minui. Er heißt Except You. Except you, except you. I never kept anything I stole. I never stole anything I kept. Except you, except you. I never do anything I like. I never like anything I do. I never do anything that's right. I never see anything I like. I never like anything I see. never stole anything I kept, except you, except you. Okay, bevor ich weitermache, ganz kurz, ich habe hier zwei Drum and Bass Tracks gespielt. Der letzte kam von Alex Paris, von dem in diesem Jahr eine ganze Reihe von wirklich wertigen Tracks herauskam. Sehr reduzierte Roller eigentlich auch mit zwielichtartigen Sounds im Hintergrund. Man kann das oft nicht so bestimmen, auch auf der Grenze zu dubbigen Effekten. Es gab wirklich eine Menge neuer, interessanter Namen. Spectra Soul zum Beispiel, Breakage schon seit dem letzten Jahr, Alex Paris gerade gehört. Und Newtone auf den letzten Metern, ein Titel, den ich mit Verlaub fast schon hitverdächtig finde, zusammen mit der Sängerin Natalie Williams eben gespielt, System im Matrix and Future Bound Remix. Ich habe in diesem Jahr nicht so fürchterlich viele Hip-Hop-Sachen gespielt, was ich nach meinem Willen ändern will. Ich habe mal meine guten Vorsätze fürs neue Jahr gezählt, bin so auf 53, 54 Sachen gekommen, also die zählt dazu. Eins meiner liebsten Alben war ein absolutes Fußnoten-Leftfield-Thema aus Philadelphia von Gennaro Jarrell, der sich in der Vergangenheit auch schon mal Dr. Who Dead nannte und in diesem Jahr unter dem Pseudonym Shape of Broad Minds ein wunderschön psychedelisches, ja nennen wir es Hip-Hop-Album, veröffentlicht hat, Craft of the Lost Art. Daraus möchte ich hier nochmal Musik spielen. Electric blue, sky lights up when you're in my view. No matter what you do, even your slightest move, make a brother wanna get with you. Gotta make an attempt, can't run from it. See baby girl over there, I want it. Lady in blue, looking radiant too. Shady and cool, like my Brooklyn mood. Feeling her like I feel this instrumental. Got me so high, take all continental. Gotta make way for the landing strip. Hold tight, get a grip with my hand on the hip. Oops, oh, well, that's my bad brother, kinda nervous. Pulled out my CD, I'm like, have you heard this? Sister, I don't know if this here will do you service, but if you're trying to get with this, you're ready to scratch the surface. Oh, electric glue. What the brother do just to mess with you? Around the way, girl, that's eclectic too. Dip from the top to stiletto shoes. Was a young girl with the ghetto blues. Now a young model with a photo shoot. Yeah, taking flights to Paris. Face on gold, living life so lavish. I see you, you like ice and carrots. Got a backyard full of snow and rabbits. Bull sick with expensive jewelry habits. Eyes sparkling man through the bending glasses. Yeah man, no matter where you poke your nose, you see shorty skates on the way to Poconos. I'm so open that I'm so close. You got high expectations from brothers, yo. true flavor. The natural blue sky lights up when you're in my view. No matter what you do, even your slightest move, make a brother wanna get with you. To the pain, so I can't explain why I feel how I feel. Am I going insane? I still grip steel if they force me to bang. When you're facing 7 years, only choice is to change. Yeah, yeah. Sick of the ups and downs, fake smiles, fake niggas that be coming around. Round, round. What else should I do? Do it right, do it wrong, nigga. What else could I do? I wanna change my ways, I wanna put away the nickels and the Ninas and K's. If I don't make it, I'll die. I die if I don't make it. If you don't understand it, then let me translate it. I really wanna change this whole life of mine. I've made some mistakes, they told me to lie. This will be the day, I say that all the time. Got there, it was too late. Right back on the grind. Give me a minute, and I'll give you the future. An entire world you never thought you would. Get to where you are, a gift to the future. It's complicated, robotic, computed, written. In the simplest form, it's everything that I've been through and more. And more. It seems like life's a waste, cause I live by the metallic I got by my waist. I survive off the balance, monotonous face. Just blank, on my tank, robbing the bank. Bank. My position's integral, hologenics, intestines, ventricles. Cause that's where I'm chipping, looking at these bitch niggas like, what's the business? The business, the business. I think I'm tripping. I talk to Snoop about the way I'm living. I'm living. I really wanna change this whole life of mine. I've made some mistakes. They told me to lie. This will be the day. I say that all the time. Got there, it was too late. Right back on the grind. I heard you sound with Daddy Bling and fuck with Shout Money. I'm still in the hood, ain't a damn thing funny. I really wanna change, trying to get in this industry. Is it all real and it's feel like pretend to be something that they not? They tell you that you're hot, then what about the deal? That's where it all stops, so it's back to the block. Caters, jackets, and cops. You could die on the bottom before you reach the top. Got me feeling like Pac, cause they're heaven for a thug. I'm sick of gripping blocks, sick of selling niggas drugs. It's time to do it right, get my life together. They say you gotta have patience, but it's taking forever. Nigga can't clear his head, got my P.O. tripping. Can't find a place to live, baby mama is bitching. Got my back against the wall and my finger is itching. Man, something gotta give before I'm dead or in prison. I really wanna change this whole life of mine. I've made some mistakes, they told me to lie. This will be the day, I say that all the time. Got there, it was too late. Right back on the grind. Du bist bei 1 Live 4. Alben, die so im Dezember, kurz vor Weihnachten erscheinen, haben es traditionell schwer. Die ganze Welt schaut zurück, Rückblicke oder kümmert sich um Best-of-CDs. Dieses erschien Hightech, der New Yorker Producer mit seinem neuen Album High Technology, dritte Folge, daraus Back on the Grind. Viele Rapper sind dabei, unter anderem auch sein alter Kumpel Talib Kweli, aber auch viele neue Stimmen, Riz, Sean Kingston und Dion, die drei, die wir hier gehört haben. Track gives you energy, so them can't done with no random. Dance while wasting a tandem. Moving around, you're shaking it down, the new sound. More for the pound, we break ground, flawless. Man, I move swift and the yelling pack up. Never kill a vibe in the bass and back up. Master the craft, man, I'm having a laugh. Energize right now, yo, this is the real thing. Good life, more than a meal thing. Grab your ticket when we enter the building. Come on, witness that a new trend. Push new barriers, start to the end. Come on, Joe, party time again. Big white thing, yo, rules we bend. Dedicate to get you all moving dirty. Electric fusion. Electric fusion. Yes, wir haben eben ein neues Machwerk von The Bark. der Käfer gehört. Das Stück heißt Poison Dart, kommt auf der A-Seite als lupenreiner Dubstep, auf der B-Seite remixed von der South Rockers Crew, zusammen mit einer der hoffnungsvollsten britischen, bisher noch sehr unbekannten Rapperin, die ich in diesem Jahr zwei, dreimal auch schon gespielt habe, die Warrior Queen. Alle Aufnahmen von ihr, die ich kenne, sind irgendwie verzerrt, schlecht gemischt, richtig underground und ich mag sie. Hier im Hintergrund, das ist Karl Möstl aus Wien, der da aus einem Nest von Typen kommt, die schon seit Jahren so zwischen Elektronik, Dancehall, Techno herumwirken. Ehemals mit seinem Partner Wagner steht er jetzt vor einem Debütalbum. Karl Möstl, den wir hier hören, man hat mir ein paar Tracks schon vorab zugespielt, allerdings ohne jede Angaben, wie die MCs heißen. Das Album wird den Titel tragen, Diffusion Bass Drum Rocker Edition. Und daraus habe ich hier schon mal vorab ein bisschen Musik gespielt. Und komme jetzt zu der britischen Band The Bees und ihrem Album aus dem April, Octopus. From the top of the mountain. Klasse Album der Bees aus England, das ich hier nochmal spielen möchte. Octopus erschien, wie gesagt, im April. Einige wenige Sekunden haben wir noch bis zu den Infos. Hier kommt GND, nämlich Georgia Muldrow und Dudley Perkins. What's up, world? What's up, world? I'm glad that y'all made it through the show, yeah. And I hope that you'll enjoy it. I know you will. Oh yeah, you will. But still, we're out here on a mission to give love, you know. Pour past the week in Georgia and Muldrow in stereo. So now that you know, also know this: that when we ride so fortified. Expose and remove all those that lie, and you can't hide. No way. We came here to light your way till you see a brighter day. This here's for the kids, for the youth. Shall lead the way. Let's pray for a better day before they take our world away. For funk to your stereo. Pour past the week in Georgia and Muldrow. Live and in stereo. And we got the good to go. Straight to the bank. Cause we bust guns while most of y'all bust blanks. Eins Live. Infos mit Hilke Janssen um 0 Uhr. Unruhen nach Wahlausgang in Kenia, Sieg für Österreicher bei Vierschanzenauftakt und das Wetter wird kälter. In Kenia protestieren Regierungskritiker weiter gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Die kenianische Regierung hat ein Versammlungsverbot und eine Nachrichtensperre verhängt. Die kenianische Wahlkommission hatte heute dem amtierenden Präsidenten Kibaki erneut den Wahlsieg zugesprochen. Der Leiter der EU-Wahlbeobachter in Kenia, Lambsdorff, hält das für unglaubwürdig. Also wir haben ernste Zweifel daran, dass das ein sauber zustande gekommenes Ergebnis ist. Wir haben Belege dafür, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Die Wahlkommission hat diese Belege nicht aufgenommen, nicht gewürdigt. Die US-Regierung hat den umstrittenen Wahlsieg Kibakis anerkannt. Ein Sprecher rief die Kenianer dazu auf, das Ergebnis zu akzeptieren. In Pakistan hat sich die Partei der ermordeten Oppositionsführerin Bhutto neu aufgestellt. Bhuttos 19-jähriger Sohn soll den Vorsitz der pakistanischen Volkspartei übernehmen. Solange er noch studiert, führt sein Vater die Amtsgeschäfte. Die pakistanische Wahlkommission will morgen mitteilen, ob die Parlamentswahl verschoben wird. Seit Bhuttos Ermordung am Donnerstag kamen bei Unruhen in Pakistan fast 50 Menschen ums Leben. Im Irak haben heute hunderte Menschen an den früheren Machthaber Saddam Hussein erinnert. Seine Anhänger legten in seiner Heimatstadt Tikrit Blumen an seinem Grab nieder. Vor genau einem Jahr war der ehemalige irakische Diktator hingerichtet worden. Ein Gericht im Irak hatte Saddam Hussein wegen der Ermordung von 150 Menschen zum Tode verurteilt. Die erste Runde der Vierschanzentournee hat der Österreicher Thomas Morgenstern gewonnen. Er sprang in Oberstdorf 141,5 Meter weit. Als bester Deutscher landete Michael Neumeier aus Berchtesgaden auf Platz 7. Für das nächste Springen wagt Neumeier keine Prognose. Man kann schnell mal ausscheiden, man kann auch schnell mal unter die ersten 5 springen, wenn man es zweimal richtig gut hat. Aber man muss erstens gut springen und zweitens dann ein bisschen Glück haben. Am 1. Januar geht die Vierschanzentournee weiter mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. 1 Live. Sektorwetter. Im Sauerland kann es in der Nacht noch vereinzelt Regen oder Schnee geben. Vorsicht, da wird's glatt. Morgen dann eher trocken, aber ungemütlich grau und trüb. Dazu in Paderborn 2 Grad, in Langenfeld bis 3 und in Ibbenbüren nicht mehr als 4 Grad. Das neue Jahr startet am Dienstag ebenfalls grau und ziemlich kalt. Stauschau. Auf der A4 Köln Richtung Olpe ist immer noch die Ausfahrt Dreieck Heumer zur A3 in Richtung Kreuz Köln-Ost gesperrt. Da gab es einen Unfall. Wenn ihr weiter wollt in Richtung Köln-Ost, nutzt ab Gremberg die A559 bis Porz und von da weiter die A59 in Richtung Norden. Eins live. Vier. Ich möchte hier fortfahren mit einem wunderschönen Ambient-Album, das, wie ich gestehen muss, mir untergegangen ist. Bin ich ein bisschen ärgerlich über mich selber, aber eine Sendung kurz vor Ende des Jahres soll ja auch so ein bisschen so ein Bußgang sein. Die Rede ist von Michaela Melian, die eigentlich tätig ist bei der Freiwilligen Selbstkontrolle aus München, aber eigentlich heißt, dass sie nun mit Los Angeles im späten Herbst doch schon ihr zweites Soloalbum veröffentlicht hat, das weit, weit mehr ist als nur ein weiteres Ambient-Album. Sie spielt eine ganze Reihe von Instrumenten, Saiteninstrumente, aber auch zum Beispiel die Melodika, die sie im folgenden Song wunderbar auseinander ziseliert. Man wird das hören, das macht sie großartig, wird auf ihren Tracks unterstützt von Karl Österheld, Synthesizer, weitere Instrumente, der ansonsten auch bei der Freiwilligen Selbstkontrolle spielt. Michaela Melian hier mit dem Titel Föhrenwald aus dem Los Angeles Album. Thank you.

We were wide, conspicuously wide and bare, like a canvas to take life from a brush that is paintless and dry. We were young, conspicuously young and poor, too poor to get alive. We could blood, we could blood. Let's go out. Du bist ja bei 1Live4. Ich will es hier heute in der Sendung ganz bewusst nicht ständig im Karton rappeln lassen vor der großen Sause. Wer bin ich, so zu tun, als müssten wir jetzt schon hier so Hopsasa-mäßig rummachen. Deshalb so ein paar gedeckte, aber wie ich hoffe doch wirkungsvolle Tracks, Ladies and Gentlemen. Ich zähle das mal auf nach Michaela Melian. Ich tue mich schwer, das letzte A in ihrem Hausnamen zu betonen, das aber muss betont werden. Michaela Melian also und ihrem Los Angeles Album habe ich ein zweites Mal auf das Pinch Album Underwater Dancehall zurückgegriffen. Ein geradezu Voodoo-artiger Track mit einem ganz überraschenden Break. Dann kommen großartige hintergründige Strings ins Spiel. Der Titel heißt Lazarus. Danach habe ich eine Band gespielt, die mir nachhängt, seit ich zu Beginn dieses Jahres, so heißt es, ganz korrekter Genitiv, seit ich zu Beginn des Jahres in Groningen auf dem dortigen Eurosonic Festival war, wo alljährlich Talente oder hoffnungsvolle internationale Acts zusammenkommen, viel Medien und Business People und dort vor vollen Häusern spielen. Diese Gruppe aus Belgien, Ozark Henry, die sind wirklich gut und liefern in ihrem eben gehörten Titel Christine so den Glücksmoment, wo Einflüsse aus Brian Ferry, Coldplay und Radiohead zwar nicht originell, aber doch wirklich gut gemacht einfach zusammentreffen und ein fantastisches Lied einfach ergeben. Christine heißt es von der belgischen Band Ozark Henry auf ihrem aktuellen Album The Soft Machine. Und danach habe ich gerade verklungen gespielt Lawrence aus Hamburg, Peter Kersten, der mit weiteren drei Leuten Macher und Gestalter des Dial Record Labels ist, ein Techno-Label, das seine Musik auch schon mal als sogenannten Autoren-Techno bezeichnet. Gemeint ist damit, dass die Tracks zwar oft genug mit, sagen wir mal, lakonischen, einfachen Beats starten, dann aber wird innerhalb des Titels entwickelt. Es setzt eine Handlung ein, wenn man so will, werden auch Personen in Form von Geräuschen, Sounds, Strings, Glockenklängen ins Spiel gebracht, wie also ein richtiger Roman und deshalb Autorentechno, zum Beispiel im Unterschied zu klassischem Minimal Techno, der eher auf die Wirkung des repetitiven Moments setzt. Aber ich mag diese Lawrence-Sachen, die auch immer so ein leicht romantisch-wehmütiges Outfit haben. The Morning ist ein Titel aus seinem in diesem Jahr erschienenen Album Lowlights from the Past and Future, eigene Arbeiten, teilweise schon veröffentlicht, neue, aber auch Remix-Arbeiten, der gerade gehörte Titel, kleine Anklänge an die Mystery-Serie Twin Peaks vielleicht auszumachen, stammt im Original von Antonelli Electronics. Der nächste Titel heißt Dreams of Leaving, also Träume des Verlassens. Mir ist aufgefallen, wenn ich hier noch mal ganz kurz auf meine, es müssten 53, 54 gute Vorsätze sein fürs nächste Jahr zurückkomme. Ein Vorsatz oder ein Wunsch von mir ist es natürlich auch, dass mein Lieblingsfußballverein, der SC Preußen Münster, auf Dauer die vierte Liga verlassen kann. Ich habe in diesem Jahr, obwohl ich großer Fußballfan bin, eigentlich relativ wenig mich hier über Fußball geäußert. Ich weiß, die meisten von euch gehen auf Schalke zur Borussia nach Dortmund oder wahlweise auch zu der nach Gladbach. Einige sind auch Bayern-Fans. Ich wollte mit meinen kleinen Viertliga-Geschichten hier niemandem zu nahe treten. Ihr müsst natürlich auf der anderen Seite auch bedenken, wir, die wir oft mit 2.000-3.000 Leuten ohne Überdachung im strömenden Regen stehen, nicht nur da, sondern auch in Wuppertal, Düsseldorf oder sonst wo. Für uns seid ihr natürlich im Prinzip alles Modefans. Damit will ich jetzt hier niemanden beleidigen. Aber es muss ja irgendwann auch mal gesagt sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leidensfähigkeit, ob die einem, der zu Borussia Dortmund geht, begreifbar zu machen. Ich weiß es nicht. Ich will auch hier niemanden beleidigen. Also Modefans ist für mich jetzt kein beleidigender Ausdruck, das war auch ein bisschen kursiv gesprochen. Aber wie gesagt, ich wünsche mir, dass ich mal wieder mit größerer Euphorie und Freude mal hier was raushauen kann. Ich war da doch sehr, sehr schweigsam irgendwie. Dreams of Leaving, hatte ich gesagt. Der Titel stammt von einer britischen Band, die im eigenen Land kaum beachtet wird, dafür aber umso mehr in den USA, The Klein Thiel. Ihr Album erschien in diesem Jahr, God Save The Klein Thiel. Wunderbar verträumter Romantik-Pop mit großartigen Streichern teilweise. Hier ist Dreams of Leaving von The Klein Thiel. Remember 1 Live 4 ist das hier. Ich habe eben eine Nummer ins Spiel gebracht, die klingt, als wäre sie so alt mit Bart, 40 Jahre, ein ungelenk wirkender Rocksong mit antiken Keyboard, Mellotron-Sounds. Ein neues Lebenszeichen, das uns im Januar erwartet, das neue Album der, man kann sie jetzt schon Kultrocker nennen, Black Mountain aus Kanada. In the Future wird dieses Album heißen. Ich habe mir einfach schon mal den Luxus geleistet, vorab den Titel Angel daraus zu spielen. Hier im Hintergrund, das ist Arno Rebottini aus Frankreich von der Black Strobe Crew, die in diesem Jahr ein für meine Verhältnisse etwas enttäuschendes Album veröffentlicht hat. Er hier aber mit einem seiner Solo-Tracks, Soylent Green. Ein Name vielleicht fürs nächste Jahr sind die Teenagers, eine schwedische Band, die ich bisher mit ihren Tracks nur auf Compilations, wie zum Beispiel der aktuellen Kitsune Compilation, ausmachen konnte. Die Teenagers hier mit Homecoming.

exhale. The earth cracked, the sky fell. As the 12th on the round. Inhale, exhale. The earth cracked, the sky fell. As the 12th on the round. Inhale, exhale. The earth cracked, the sky fell. As the 12th on the round. Inhale, exhale. Fantastisch. Wir sind ja bei unserem Mann Lynx, auch so ein Name, den ich in diesem Jahr entdeckt habe, aus der britischen Drum and Bass Szene, kommend aus dem Süden Englands. Inhale, Exhale ist einer seiner aktuellen Tracks. Hier nicht mit dem Rapper Kimo, sondern mit Freestyle. Der Titel heißt Inhale, Exhale, ist auf dem 31 Records Label von Doc Scott erschienen. Lynx. Und davor, das hatte ich aber gesagt, haben wir Hadouken aus London gehört. Ich möchte, bevor ich hier zum Schluss endlich in Track komme, dir und euch alles Liebe, alles Gute von Herzen, also von links kommend, der Lord ist mein Zeuge und nicht nur der, für das neue Jahr 2008 wünschen und natürlich, dass du, dass ihr gut rüberkommt. Würde mich freuen, wenn wir uns im neuen Jahr hier jung geblieben und frisch und cool wieder treffen könnten. Am nächsten Sonntag etwa. Mein Name ist Klaus Vier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Den Abgang wähle ich mal hier heute in der kanadischen Variante. Kevin Drew, Mitbegründer des Broken Social Scene Camps. Musik aus seinem diesjährigen Soloalbum Spirit If. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. was a wish that gave you through.